Good morning. Guten Morgen. The last day of our series. Der letzte Tag unserer Serie. 7 days. 7 Tage. You know, look at some of the things that Jesus said. Schauen wir einiges an, was Jesus sagte. You know, Jesus is very, very clear. He said in Luke 14. Jesus ist sehr, sehr deutlich. Er sagt in Lukas 14. That he who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. You know, and Paul, he also taught the same thing in Philippians chapter 2. Paulus lehrte das Gleiche in Philipper 2. It's very interesting when we look at Philippians 2, which is a chapter I dearly love. Es ist sehr interessant, wenn wir uns das Kapitel 2 anschauen, ein Kapitel, das ich wirklich sehr liebe. It says that Jesus, although he was God, he did not consider it robbery to be like God. Hier steht, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. That means he did not hold on to the position that he had. Das bedeutet, dass er nicht an seiner Position, die er hatte, festhielt. You know, and then the Bible says that he humbled himself and he was obedient to death, even the death on the cross. Dann sagt die Bibel, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. And it's very interesting, there is a word, it says therefore. Und es ist sehr interessant, da steht das Wort daher. Therefore, wherefore? Daher, wofür? Because he humbled himself, God highly exalted him. Weil Jesus sich selber demütigte, darum erhöht ihn Gott. You know, and then we are told in the very beginning that we should have that exact same mindset. Dann wird uns gesagt, dass wir die gleiche Denkweise haben sollen. You see, when Jesus walked the earth, he never lorded his authority over anybody. Als Jesus auf der Erde lebte, hat er sich nie mit seiner Autorität über jemanden erhoben. You know, here he says in Matthew chapter 20, verse 28. In Matthäus 20, 28 sagt er, he said that the man, Son of Man is not come to serve, but to be, not come to be served, but to serve. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Listen. Hör zu. He was God himself. Er war Gott selbst. I mean, why could he not be served? Warum konnte er nicht bedient werden? The issue was not being served or not. Es ging nicht darum, bedient oder nicht bedient zu werden. Here was the issue. Es geht um Folgendes. He did not come to be served. Er kam nicht, damit man ihm dient. But his whole desire of why he came was to be a servant. Aber sein ganzer Wunsch, wofür er kam, war es, ein Diener zu sein. And the Bible says, this is the exact reason why he was lifted up on high. Und die Bibel sagt, dass genau dies der Grund ist, warum er hoch erhöht wurde. So if you want to have a position in the kingdom, wenn du im Königreich eine Stellung haben willst, there is an incredible position prepared for you. Dann gibt es für dich eine unglaubliche Position, die für dich vorbereitet ist. It is the position of a servant. Es ist die Position eines Dieners. See, that's the position that we all should strive for. Das ist die Position, die wir alle anstreben sollten. Every single one of us should have a deep, deep, deep desire to be a servant. Jeder von uns sollte ein tiefes, tiefes Verlangen haben, ein Diener zu sein. Because everything else is not in the kingdom. Denn alles andere ist nicht im Königreich. You know, there's something that I just don't like it. Ich mag das nicht. But inside of the kingdom of God, people strive for this for position or use their position. Dass innerhalb des Königreiches Gottes Menschen die Position anstreben oder sie benutzen. That's not how Jesus has modeled life for us. So hat uns Jesus das Leben nicht vorgelebt. He is the one who has clearly shown us. Er ist derjenige, der uns ganz klar gezeigt hat. That inside of the kingdom. Dass innerhalb des Königreiches. We do not love power. Wir die Macht nicht lieben. We use the power that God has given us to serve. Wir benutzen die Macht, die uns Gott gegeben hat, um zu dienen. We use the power that God has given us to love. Wir benutzen die Macht, die Gott uns gegeben hat, um zu lieben. We use the influence that God has given us to edify and build up. Wir benutzen den Einfluss, den Gott uns gegeben hat, um zu fördern und aufzubauen. But never to come to the place where we think, because we have power, money, recognition, we now are above anybody else. Doch nie, um an den Punkt zu kommen, an dem wir denken, dass weil wir Macht, Geld und Anerkennung haben, wir über allen anderen stehen. Think. Überlege. If every Christian would represent Jesus well, Wenn jeder Christ Jesus richtig repräsentieren würde, and inside the church there would be no strife for power, und es innerhalb der Kirche kein Streben nach Macht geben würde, but a desire to love and serve one another, aber ein Wunsch, einander zu lieben und zu dienen, I believe many more people would follow Jesus. Glaube ich, dass viel mehr Menschen Jesus nachfolgen würden. May we be children of God who represent our Father in heaven well. Mögen wir Kinder Gottes sein, die unseren Vater im Himmel gut repräsentieren. And represent Jesus well. Und Jesus gut repräsentieren. The only reason why we should really desire power. Der einzige Grund, warum wir uns wirklich Macht wünschen sollten, ist, is so that we can use it to spread the gospel and destroy the works of Satan. Um das Evangelium zu verbreiten und die Werke Satans zu zerstören. Never so that we can have any position of importance. Nie, damit wir eine bedeutende Stellung innehaben können. That's the heart of Jesus. Das ist das Herz von Jesus. Thank you. Danke. Tomorrow we'll continue to another different enemy of the soul. Morgen machen wir mit einem weiteren Feind unserer Seele weiter. We love serving you. Wir lieben es, dir zu dienen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.